Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute aus Religion und Gesellschaft. Hören Sie nun Der Krieg der Roben, die religiösen Rechte in den USA und der Streit um den obersten Gerichtshof. Eine Sendung von Linda Staude. Anfang Dezember des Jahres 2000, Jesse Jackson, einst selbst der erste schwarze Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur in den USA, heizt die lautstarken Proteste von tausenden Demonstranten an. Jeder ist wichtig, rufen sie, jede Stimme zählt. Amerika ist in Aufruhr. Der Wahlkrimi vom 7. November liegt rund 4 Wochen zurück. Und niemand weiß, wer das Rennen um das Weiße Haus gewonnen hat. In Florida werden fieberhaft Stimmen gezählt, wiedergezählt und nochmal gezählt. Mit jedem neuen Ergebnis schmilzt der magere Vorsprung von George W. Bush vor dem amtierenden Vizepräsidenten Al Gore weiter zusammen. Die Republikaner ziehen die Notbremse. Sie klagen vor dem Supreme Court, dem Verfassungsgericht der USA. We'll hear argument now in number 009. 949 George W. Bush and Richard Cheney versus Albert Gore et al. Amerikas oberster Richter, Chief Justice William Rehnquist, eröffnet die mündliche Verhandlung am 11. Dezember 2000. Bereits die zweite im Fall Bush gegen Gore und der Höhepunkt im erbitterten Streit um entrechtete Wähler und versagende Wahlmaschinen. Der Rest ist Geschichte. Der Supreme Court stoppt die Auszählung in Florida und macht George W. Bush damit faktisch zum Präsidenten mit einem hauchdünnen Vorsprung von 537 Stimmen. Al Gore muss sich zähneknirschend geschlagen geben. Vor ein paar Minuten habe ich George W. Bush dazu gratuliert, dass er der 43. Präsident der Vereinigten Staaten geworden ist. Ich stimme zwar ganz und gar nicht mit der Entscheidung des Supreme Court überein, aber ich akzeptiere sie als endgültig. Eine Demonstration der Macht der neuen obersten Richter der USA. Mark Tushnet ist Juraprofessor an der Georgetown University und Autor des Buches A Court Divided, ein gespaltener Gerichtshof über den Supreme Court unter Rehnquist. Natürlich hat das Gericht das erste Mal entschieden, wer Präsident wird, aber ich glaube nicht, dass es die Richter noch mächtiger gemacht hat in unserem politischen System, als sie es ohnehin schon waren. Das war eine wichtige Entscheidung, aber eine von vielen. Die höchste Instanz der dritten Gewalt im amerikanischen Staat residiert mitten im Machtzentrum Washingtons, gleich hinter dem Kapitol. Der Supreme Court erinnert an einen griechischen Tempel. Eine gewaltige Freitreppe führt zum Hauptportal, das von 16 weißen Säulen flankiert wird. Eine luftige Eingangshalle, viel Marmor und natürlich der Sitzungssaal mit seinen dunkelroten Vorhängen und den 9 Eichenholzstühlen für die Richter. Vor jeder mündlichen Verhandlung, ziemlich genau eine Stunde pro Fall, ruft traditionell eine Gerichtsdienerin zur Ordnung. The Honorable, the Chief Justice and the Associate Justices of the Supreme Court of the United States. Oyez, oyez, hört, hört, hört. Jeder, der Geschäfte vor dem ehrenwerten Supreme Court der Vereinigten Staaten hat, wird aufgefordert, vorzutreten und aufmerksam zu sein. Das Gericht tagt jetzt. God save the United States and this honorable court. Bürgerrechte, Minderheitenschutz, soziale Gerechtigkeit. Der oberste Gerichtshof der USA hat über Jahrzehnte den Ton angegeben für Reformen in den Industrienationen. Und er war Vorbild zum Beispiel für das deutsche Bundesverfassungsgericht, nur ungleich mächtiger. Die 9 greisen Justices sind sich ihrer Macht bewusst und der Kritik, der sie sich aussetzen. Die Demokraten waren nach dem Wahlurteil empört und haben ihrem Ärger mit bitteren Spottliedern über die gestohlene Wahl Luft gemacht. Stole the election in the state of Florida. It's Al Gore. It's Bush. It's Gore. It's Bush. Die obersten Richter haben streng nach Partei entschieden. 2 verdanken ihren Job Bill Clinton und waren gegen den Stopp der Stimmauszählung in Florida. Die übrigen 7 wurden von einem republikanischen Präsidenten nominiert und wollten Bush im Weißen Haus sehen. Nicht ganz uneigennützig, munkeln die Demokraten. Amerikas höchste Richter werden auf Lebenszeit ernannt, es sei denn, sie wollen aus eigenem Entschluss in Rente gehen. Möglichst dann, wenn ein Mann der eigenen Partei im Weißen Haus sitzt und den Nachfolger bestimmt. Noch besser, wenn auch der Senat, der den Kandidaten bestätigen muss, fest in der gleichen Hand ist. Ganz oben auf der Liste der potenziellen Rentner Chief Justice Rehnquist. Der 80-jährige Vorsitzende des Supreme Court leidet unter Schilddrüsenkrebs. Er hat bereits seit Ende Oktober an keiner Sitzung des Gerichts mehr teilgenommen und ist seither nur ein einziges Mal öffentlich aufgetreten. Für gut 10 Minuten, um dem alten und neuen Präsidenten den Amtseid abzunehmen. Will you raise your right hand, Mr. President, and repeat after me? I, George Walker Bush. Do solemnly swear. Gerüchten zufolge wird Rehnquist noch bis zur Sitzungspause des Gerichts im Juni weitermachen. Vom Krankenbett aus. Er will in Fällen urteilen, in denen ohne ihn ein Patt droht und aller Voraussicht nach dann seinen Sitz freimachen. Die Demokraten haben allen Grund zur Sorge. Christlich-konservative Gruppen erinnern den Präsidenten demonstrativ daran, dass er ihnen etwas schuldet für seinen zweiten Einzug ins Weiße Haus. Immerhin haben etwa Anti-Abtreibungsgruppen wie Priester für das Leben kräftig Wahlkampf für ihn gemacht. Neue Richter müssen an den Supreme Court berufen werden. Deshalb ist diese Wahl so wichtig. Wenn wir den Präsidenten und die Senatoren wählen, bestimmen wir gleichzeitig die Zusammensetzung unserer Bundesgerichte. Bevor Sie sich für einen Kandidaten entscheiden, vergewissern Sie sich, wie er zu diesen kritischen Themen steht. Das Argument der religiösen Rechten ist ganz einfach. Die Mehrheit der Wähler hat George W. Bush ihre Stimme für seine moralischen Wertvorstellungen gegeben. Und die sollen jetzt bitteschön auch prompt umgesetzt werden. Der Streit um legale Abtreibungen ist das wichtigste Schlachtfeld im amerikanischen Kulturkampf zwischen Konservativen und Liberalen. Das Recht auf Abtreibung muss bleiben und Frauenrechte schützen uns alle. Der Jahrestag der Grundsatzentscheidung für legale Abtreibung aus dem Jahr 1973. Der Tag, an dem die obersten Richter die Meinung des Volkes durch die Fenster ihrer Arbeitszimmer hören können. Die sonst verlassenen Stufen des ehrwürdigen Gerichtsgebäudes sind besetzt von Pro-Choice-Gruppen, wie die Befürworter der Abtreibung sich in Amerika nennen. I feel that I should have freedom of choice in most things that I do, if not all. Ich finde, ich sollte in den meisten Dingen, die ich tue, freie Wahl haben, wenn nicht sogar in allen, erklärt Demonstrantin Tina Chandler. Nur ein paar hundert Meter entfernt, der Aufmarsch der Abtreibungsgegner. Pro-Life steht auf ihren Schildern für das Leben. Und Abtreibung ist Mord unter grausigen Bildern von zerstückelten Föten. Stop killing babies, man. Just stop killing babies. I'm gonna be here, because I love babies, man. I love life. I love God. Jesus Christ. Hört auf, Babys zu töten, sagt dieser Mann. Ich bin hier, weil ich Babys liebe. Ich liebe das Leben, ich liebe Gott und Jesus Christus. Der Streit wird erbittert geführt, seit Jay Floyd, der Vertreter des Staates Texas im berühmt gewordenen Abtreibungsfall Roe gegen Wade 1973 gleich zu Beginn der mündlichen Verhandlung vor dem Supreme Court seine eigene Niederlage heraufbeschworen hat. Es ist ein alter Witz, scherzte er mit Blick auf die beiden Anwältinnen der Gegenseite. Aber wenn ein Mann gegen zwei so hübsche Ladies argumentieren muss, dann werden sie das letzte Wort haben. Niemand lachte und seine Vorhersage traf genau ins Schwarze. Der damals noch sehr liberale Supreme Court erklärte das texanische Abtreibungsverbot für verfassungswidrig. Und das ist es bis heute, obwohl die überwältigende Mehrheit der obersten Richter inzwischen dem republikanischen Lager angehört. Allerdings zwei verschiedenen Teilen dieses Lagers, so Mark Tushnet. Einer ist der stark konservative Teil, der mit Ronald Reagan und dem jetzigen Präsidenten Bush verbunden ist. Dazu gehören Chief Justice Rehnquist und die Richter Scalia und Thomas. Sie sind sehr konservativ in praktisch allen Fragen, aber der andere Zweig der Republikanischen Partei ist eher traditionell, internationaler und liberaler. Und diese Spaltung unter den Republikanern, die berufen wurden, steckt hinter den Entscheidungen des Gerichts. Der Grund, warum das Rehnquist-Gericht in wichtigen Fällen immer wieder gegen die konservativen Wünsche entschieden hat: keine Todesstrafe mehr für geistig Behinderte und Jugendliche, keine Gebete in öffentlichen Schulen und erst recht kein Aus für die Abtreibung. 4 eher liberale Stimmen, 4 konservative und dazwischen Justice Sandra Day O'Connor, die eigensinnig mal so und mal so urteilt. Nach 23 Dienstjahren denkt die Juristin, die dereinst von Ronald Reagan als erste Frau ans oberste Gericht berufen wurde, allerdings an Rückzug. She's indicated some interest in retiring for quite a long time. Sie hat das schon eine ganze Weile angedeutet und sie steht politisch in der Mitte des Gerichts. Ihr Ausscheiden würde das Gleichgewicht bei vielen wichtigen Themen verschieben. Die Minderheitenförderung ist 5-4 entschieden worden. Ihre Stimme war entscheidend. Die Abtreibungsfrage ist beim letzten Mal 6-3 ausgegangen. Das heißt, dieses Ergebnis würde nicht beeinflusst. Aber trotzdem wäre das eine große Veränderung bei vielen wichtigen Themen. But still, it would be a major change on a whole range of other issues. Genau darauf hoffen die Erzkonservativen auch in der Abtreibungsfrage. Wichtige Grundlagen hat die Bush-Administration in ihren ersten 4 Jahren bereits gelegt. Vor knapp einem Jahr hat der Kongress ein Gesetz verabschiedet, in dem ein Fötus unabhängig von seinem Entwicklungsstadium als eigenständige Person definiert wird. Für die demokratische Senatorin aus Kalifornien, Dianne Feinstein, eine Katastrophe. Clearly, this is a concerted effort. Das ist ganz klar der Versuch, gesetzlich festzuschreiben, dass das menschliche Leben mit der Empfängnis beginnt. Und das wäre der erste Schritt, Frauen das Wahlrecht zu nehmen, ob sie ein Kind zur Welt bringen wollen. Ein weiterer Sieg für die Pro-Life-Gruppen, das Verbot der sogenannten Spätabtreibung Ende 2003. 3 Klagen gegen die Neuregelung sind bereits auf dem Weg durch die Instanzen zum Supreme Court. Der demokratische Senator Frank Lautenberg: This bill is political, purely because everybody. Das Gesetz ist reine Parteipolitik, weil jeder hier weiß, dass es für verfassungswidrig erklärt wird. 5 oberste Richter haben bereits ein staatliches Verbot der Spätabtreibung verhindert. Und das gleiche Schicksal erwartet auch dieses Gesetz. Der Haken an der Sache: Bis die Klagen in Washington angekommen sind, sitzen diese 5 Richter wahrscheinlich nicht mehr alle im Supreme Court. Ihre Nachfolger könnten sehr wohl strikte Abtreibungsgegner sein. Vorausgesetzt, die Demokraten im Senat schaffen es nicht, zu extreme Kandidaten zu stoppen. Verfassungsrechtler Mark Taschnet: The Senate has a procedure called a filibuster, which allows. Im Senat gibt es eine Taktik, die Filibustern heißt. 41 Senatoren können eine Entscheidung durch eine verlängerte Debatte blockieren. Sie reden einfach immer weiter, solange bis klar ist, dass die Nominierung keine Chance hat. Die Demokraten würden filibustern in der Abtreibungsfrage und sie haben mit ziemlicher Sicherheit genug Senatoren, um das durchzuziehen. Die Demokraten würden filibustern auf die Abortion-Issue und sie almost certainly have enough votes to pull off a filibuster. Zwar sitzen seit der Wahl im November 55 Republikaner im Senat, aber das sind immer noch 5 zu wenig, um eine Blockade zu durchbrechen. Der Mehrheitsführer hat denn auch bereits laut darüber nachgedacht, kurzerhand die Regeln im Senat zu ändern. Statt 60 Senatoren bräuchten sie dann nur noch 50, um eine demokratische Blockade zu durchbrechen. Das hieße das Aus für die mehr als 200 Jahre alte politische Waffe der Minderheit und offener Krieg um den Supreme Court. Ein Stoff, der sogar Hollywood-Qualitäten hat. In der Verfilmung von John Grishams Bestseller Die Akte, auf Englisch etwas genauer die Pelikan-Akte genannt. Our country has suffered a grievous loss. Last night, Supreme Court Justices Rosenberg and Jensen were assassinated. Die Hollywood-Version des amerikanischen Präsidenten verkündet dem Volk, dass 2 Mitglieder des Supreme Court einem Attentat zum Opfer gefallen sind. Auch eine Möglichkeit, pensionsunwillige Richter in den vorzeitigen Ruhestand zu schicken, um dem Präsidenten zur Gelegenheit zu verhelfen, mit neuen Richtern sein politisches Erbe zu sichern. Mr. President, restructuring the court will be your legacy. Julia Roberts spielt die clevere Jurastudentin Darby Shaw, die 6 Leichen und diverse Mordversuche später veröffentlicht, wer hinter dem Komplott steckt. Der geldgierige Multimilliardär Victor Matisse mit Ölbohrplänen im Lebensraum geschützter Pelikane und einer Klage am Hals. Matisse steht knapp davor, 1 Milliarde Dollar zu verdienen. Aber im letzten Moment zieht eine obskure Umweltschutzgruppe vor Gericht, um die ganze Operation zu stoppen. Der Weg durch die Instanzen bis zum Supreme Court ist lang und die Umweltfreunde unter den obersten Richtern sind alt und klapperig. Aber bis sie ersetzt werden, könnte ein anderer Präsident im Weißen Haus sitzen. Wenn man Matisse heißt und kein Problem damit hat, ein paar Supremes auszuschalten, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, wenn man ihre Nachfolger vorhersagen kann. Im wirklichen Leben ist die Schlacht um die höchsten Richterämter der USA nicht ganz so mörderisch, auch wenn sich die möglichen Anwärter auf die Posten ganz schnell eine blutige Nase holen können. Letztes Beispiel: Justice Clarence Thomas, der sich in der Nominierungsanhörung vor dem Senat unerwartet mit seiner Ex-Mitarbeiterin Anita Hill konfrontiert sah und mit ihrem Bericht über seine Idee von Arbeitstreffen. Nach einer kurzen Besprechung über die Arbeit hat er das Gespräch auf sexuelle Themen gelenkt, auf sehr grafische Weise. Er hat über Akte gesprochen, die er in Pornofilmen gesehen hat, über Frauen, die Sex mit Tieren hatten, über Gruppensex oder Vergewaltigungsszenen. Und bei mehreren Gelegenheiten hat Thomas über seine eigenen sexuellen Fähigkeiten gesprochen. On several occasions, Thomas told me graphically of his own sexual prowess. Clarence Thomas konnte sich an nichts mehr erinnern. Er hat den Skandal um sexuelle Belästigung überstanden, schwer ramponiert, aber mit seinem Posten im Supreme Court, für den ihn Bush Senior vor 13 Jahren nominiert hat. Der einzige Schwarze unter den obersten Richtern ist erzkonservativ. Ein Mann ganz nach dem Herzen der extremen Rechten und nach dem von Bush Junior, der genau solche Leute als neue Richter sucht. Zum Entsetzen der Liberalen, die ihn für einen Verräter der Bürgerrechtsbewegung halten. Thomas hat seinen Posten von Thurgood Marshall übernommen, dem ersten schwarzen Richter überhaupt und einem der berühmtesten Vorkämpfer für die Gleichberechtigung von Schwarz und Weiß. Sein größter Sieg, das legendäre Urteil im Fall Brown gegen Board of Education 1954, das die Rassentrennung an Schulen abgeschafft hat. Chief Justice Earl Warren, speaking for a unanimous court, overruled the doctrine of separate but equal, which had long kept the Negro a second-class citizen. Chief Justice Earl Warren, hieß es damals in den Nachrichten, hat nach einer einstimmigen Entscheidung des Gerichts die Doktrin der getrennten, aber gleichen Erziehung aufgehoben, die Neger seit langer Zeit zu Bürgern zweiter Klasse gemacht hat. In the field of public education, the doctrine of separate but equal has no place. Separate educational facilities are inherently unequal. An öffentlichen Schulen hat die Doktrin getrennt, aber gleich keinen Platz, so Warren. Schulen, die nach Rasse trennen, sind von Natur aus ungleich. Clarence Thomas ist von ganz anderem Schlag als sein Vorgänger. Zwar ist auch er ein strenger Verfechter der Integration, aber für ihn heißt das auch keine Sonderrechte für Schwarze, weder an Schulen und Universitäten, noch auf dem Arbeitsmarkt oder durch Sozialhilfe. Affirmative Action, wie die Minderheitenförderung in den USA genannt wird, steht heutzutage ohnehin nicht gerade hoch im Kurs. Professor Peter Rubin von der Georgetown University. Es steht außerordentlich viel auf dem Spiel, nicht nur für die liberale Bewegung oder die konservative, sondern für Amerika. In der Innenpolitik wird die Frage, wen der Präsident für den Supreme Court auswählt, tiefgreifende Folgen haben auf Jahrzehnte hinaus. Die Vorbereitungen auf die Auseinandersetzung haben längst begonnen. Die liberale Interessengruppe People of the American Way hat eine Kommandozentrale auf Washingtons M Street eingerichtet, vollgestopft mit Computern und Telefonen. Sobald der Präsident einen Kandidaten für den Supreme Court nominiert, soll von hier aus Stimmung gegen ihn gemacht werden. Ralph Neese, der Chef der Gruppe: I personally hope that he breaks his pledge. Ich persönlich hoffe, dass er sein Versprechen bricht und das Wohl des Landes vor seine politischen Verpflichtungen stellt. Ich bezweifle das allerdings. Er setzt auf eine konservative Mehrheit im Supreme Court nach Art der Richter Scalia und Thomas, die die Uhr um fast 70 Jahre zurückdrehen wird bei den Bürgerrechten, dem Recht auf Privatsphäre und Abtreibung, beim Umweltschutz und religiöser Freiheit und einer ganzen Menge anderer Rechte, die Amerikaner für garantiert halten. Es kursieren bereits Planspiele, nach denen der Präsident entweder Antonin Scalia oder Clarence Thomas zum nächsten Chief Justice ernennen will, um den frei werdenden Posten dann mit einem ebenso konservativen Richter zu besetzen. Das Kalkül: Die Demokraten sind so beschäftigt mit dem Kampf gegen ihre beiden Erzfeinde im Supreme Court, dass der Neue praktisch nebenbei mit durchrutscht. Professor Mark Tushnet mahnt denn auch zur Besonnenheit. Schließlich habe sich am Ende immer noch gezeigt, dass der Supreme Court sich in seinen Urteilen selten zu weit von der politischen Mitte entfernt hat. Die Richter sagen zwar formal, dass die öffentliche Meinung nichts bedeutet, aber nicht zuletzt wegen des politischen Auswahlverfahrens sind sie sensibel, was die Amerikaner denken, und wollen nicht zu weit weg von den Ansichten, die die Öffentlichkeit akzeptiert. Die Auseinandersetzung um die Rehnquist-Nachfolge wird sich kaum noch verhindern lassen. Und die Demokraten haben wenig Aussichten, sie zu gewinnen. Aber sie können immer noch hoffen, dass die liberalen Richter es sich zweimal überlegen, ob sie ihren Job tatsächlich unter George W. Bush an den Nagel hängen wollen. In der Studiozeit aus Religion und Gesellschaft hörten Sie »Der Krieg der Roben«, »Die religiöse Rechte in den USA« und der Streit um den obersten Gerichtshof. Eine Sendung von Linda Staude. Die Redaktion der Sendung hatte Hartmut Kriege.